Er ist der ganz allein. Er ist der ganz allein. Die Welt hat gedreht. Er ist der ganz allein, ganz allein, der ganz allein. Die Kälte hat gedreht. Voll Schmerzen, Qual und Pein, verloren zu erretten. Durch einen teuren Kauf, verlorene zu erretten, durch einen teuren Kauf. Ihr Drohne, mit euch setzt die Grenze auf. Ihr Drohne, mit euch setzt die Grenze auf. Setzt die Grenze auf. Ihr Drohne, mit euch setzt die Grenze auf. Und setzt die Grenze auf. Ihr Drohne, mit euch setzt die Grenze auf. Ihr Drohne, mit euch setzt die Grenze auf.